dicht gedrängt stehen die Menschen an der Straße unter den Linden und wir haben uns nun einmal hier in die Menschenmasse hineingeschlängelt und möchten nun einmal fragen, wie nun Ihre Meinung ist zu diesem großen Aufmarsch der Jugend der Welt hier zum Marx-Engels-Platz. Also ich bin seit heute Morgen um 6 Uhr unterwegs, habe mich vom West-Berlin hier versucht irgendwie durchzukommen. Es war alles abgesperrt, aber als ich mich als West-Berliner auswies, hat man mich ohne weiteres hier bis unterm Linden rangelassen. Nun sind Sie ziemlich dicht vom Marx-Engels-Platz, ja, und hier haben Sie natürlich einen guten Überblick über diese große Demonstration. Ja, ich muss sagen, also ich habe schon öfter die Mai-Demonstration mitgemacht, aber so etwas wie das heute, so eine Wucht, so eine Pracht, eine Begeisterung überhaupt, dieses Fahnenmeer und alles, also. Ja, sind Sie auch aus West-Berlin? Ich bin auch aus West-Berlin. Auch aus West-Berlin. Ja. Nun, wie sieht es denn drüben aus? Vielleicht kann man da einiges erfahren. Na, drüben. Wenn man den Gegensatz sagen sollte, dann kommt man von einer toten Stadt in einer Stadt des Lebens und der Freude. Denn drüben alles tot, Stummpolizisten laufen rum, es wird geguckt und gemacht und plötzlich schlagartig, wenn man die Sektorengrenze übertreten hat, dann ist man im Jubel, im Leben, in Frieden. Die Begeisterung der Jugendlichen kennt keine Grenzen. Wir stehen jetzt auf dem Marx-Engels-Platz, wo der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, die Mitglieder der Regierung und führende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen und politischen Leben den großen Vorbeimarsch der deutschen Jugend abnehmen. Hinter uns die Freunde aus der tschechoslowakischen Volksrepublik. Sie rufen in Sprechchören Freundschaft in deutscher und in tschechoslowakischer Sprache. Und Freundschaft klingt es zurück in den Sprechchören des großen Zuges, in den Sprechchören der freien deutschen Jugend, die mit ihren bunten Fahnen und in ihren bunten Trachten von unter den Linden vom Brandenburger Tor zum Marx-Engels-Platz marschieren. Im Namen der tschechoslowakischen Delegation begrüße ich alle, die heute an den Empfängern in der Deutschen Republik sitzen. Die Weltfestspiele in Berlin haben auf uns einen ganz großen Eindruck gemacht. Wir, die aus der Tschechoslowakischen Republik in Deutschland antrafen, haben uns Berlin ganz anders vorgestellt. Ja. Die Freude und alles das, was wir hier miterleben, überragen alle unsere Vorstellungen. Wir alle wünschen Sie uns nur eins, dass alle die heute in Amerika und in Westdeutschland den dritten Weltkrieg vorbereiten, dass wir alles das hier sehen könnten. Thank you.